Andrei Semjonowitsch fand ihn heute ungewöhnlich gereizt und unaufmerksam, obschon er ihm sein Lieblingsthema über die Errichtung einer neuen, besonderen Kommune auseinanderzusetzen begann. Die kurzen Erwiderungen und Bemerkungen, die Pjotr Petrowitsch zwischen seinen Berechnungen machte, zeugten von einem sehr deutlichen und mit Absicht unhöflichen Spott. Aber der humane Andrei Semjonowitsch schrieb die Stimmung von Pjotr Petrowitsch dem gestrigen Bruch mit Dunetschka zu und brannte vor Verlangen, schneller dieses Thema zu erörtern. Er hatte diesbezüglich etwas Fortschrittliches und Propagandistisches zu sagen, was, wie er überzeugt war, seinen ehrenwerten Freund trösten und zweifellos seiner weiteren Entwicklung von Nutzen sein konnte. »Was ist das für ein Essen, das die Witwe da arrangiert?« fragte plötzlich Pjotr Petrowitsch, indem er Andrei Semjonowitsch bei der interessantesten Stelle unterbrach. »Als ob Sie das nicht selbst wüssten. Ich habe doch gestern mit Ihnen über dieses Thema gesprochen und Ihnen meine Gedanken über all diese Bräuche entwickelt. Sie hat ja auch Sie eingeladen. Ich habe es selbst gehört, als Sie gestern mit ihr sprachen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese bettelarme, dumme Person all das Geld für ein Totenmahl verplempern werde, das sie von jenem anderen Dummkopf erhalten hat, von diesem Raskolnikow. Ich war erstaunt, als ich beim Vorbeigehen sah, was für Vorbereitungen getroffen werden. Alle möglichen Weinsorten stehen dort. Es sind allerhand Menschen geladen. Weiß der Teufel, was das bedeuten soll?« fuhr Pjotr Petrowitsch fort, als verfolge er mit seinen Fragen ein bestimmtes Ziel. »Was sagen Sie, man hätte auch mich eingeladen?« fügte er plötzlich hinzu und erhob den Kopf. »Wann war denn das? Ich erinnere mich nicht. Ich würde übrigens sowieso nicht hingehen. Was soll ich dort? Ich habe mit ihr gestern bloß im Vorbeigehen über die Möglichkeit gesprochen, dass sie als Witwe eines Beamten sein Jahresgehalt als eine einmalige Unterstützung erhalten könnte. Sollte sie mich deswegen vielleicht eingeladen haben?« »Ich habe auch nicht die Absicht hinzugehen«, sagte Lebesjetnikow. »Das fehlte noch, wo sie sie doch eigenhändig verprügelt haben. Es ist begreiflich, dass es ihnen peinlich ist.« »Wer hat wen verprügelt?« fragte Lebesjetnikow plötzlich auffahrend, und er errötete sogar. Sie haben doch Katharina Iwanowna vor einem Monat verprügelt. Ich habe erst gestern davon gehört. So ist es mit den Prinzipien. Mit der Frauenfrage ist es auch nicht mehr weit her, ja?«